Dann schauen wir mal rein bei Auf den Wegen des Lebens, Prolog. Mit 25 ist Rainer ein recht junger Schriftsteller. Auch wenn er noch keinen Best. Auch wenn er noch keinen Bestseller geschrieben hat. Tiefe Teller, flache Teller und Besteller. Muss man wissen. Werden seine Bücher gut verkauft? Ja. Und ermöglichen es ihm so und durch Videos, die er auf YouTube macht, ein halbwegs gutes Leben. Punkt. Es liegt nicht an der Bettelliste, das. Nein, nein, nein. Die hat er bestimmt nicht. Die ist bestimmt unter der Würde des großen Schriftstellers. Mit Frauen hat er wenig am Hut. Obwohl er sowohl auf Frauen als auch auf Männer ein Auge wirft. Rainer, das, was du da wirfst, ne? Das nennt man Flasche. Du wirfst mit Flaschen, nicht mit Augen. Wollt's nur mal gesagt haben. Das Problem war bislang nur, dass die wenigen Frauen, an denen er Interesse hatte und die er ansprach. Tut mir leid, das steht da so. Ich kann da auch nichts für. Ihm entweder direkt einen Kopf. Das hier ist viel lustiger geschrieben. Ihm entweder direkt einen Kopf gegeben haben oder aber ihn übel mitgespielt hatten. Sexuelle Erfahrungen hat er keine gemacht, nicht mal ein Kuss. Naja, außer seine Mutter und Schwester als Kind, aber das zählt ja wohl nicht. Und jeder normale Mensch hätte es drum auch einfach nicht erwähnt. Mal abgesehen davon, dass ein Kuss auf die Wangen wohl kaum Knutschen gleichkommt. Knutschen. Der älter ist als, ich weiß nicht, 16, 17-jährige Mädchen oder so. Benutzt denn das Wort knutschen, bitte? Mal ehrlich, die Geschichte nimmt eine andere Wendung als gewollt. Ja, mit diesem Satz hätte ich jegliche deiner Geschichten zusammenfassen können. Zurück zum Thema. Es springt ein kleiner Betrag monatlich raus, aber er reicht, um sein Auto, Haus und sich einige kleine Annehmlichkeiten zu leisten. Dazu gehörte auch dreimal im Jahr ein Urlaub von 2 bis 3 Wochen an schönen Orten. Ich ignoriere das Wochen jetzt einfach. Rainers Vorstellung von Realität arbeitender Leute, dreimal im Jahr Urlaub von 2 bis 3 Wochen. Jo, alles klar. Oder einmal die Woche in die Sauna, sowie eine Jahreskarte für das Schwimmbad. Bitte was? Ja, alles i. Ja, alles iden. Allem konnte er sich nicht beschweren. Getan hat das mit Sicherheit trotzdem. Nur eine Frau wünschte er sich trotzdem. Es war schön und gut, mit anderen Männern seinen Spaß zu haben, aber es füllte ihn nicht aus und mehr als eine sexuelle Beziehung war einfach nicht drin. Also, wir kennen den schwarzen Luan und Entschuldigung, wenn der nicht ausfüllt, was denn dann? Es war ja auch nicht so, dass er es nicht versuchte, eine Frau zu finden. Im Gegenteil. Da sind keine Punkte zwischen, aber es ist alles getrennt. Also, ja, sorry, nö. Er in der realen Welt keinen Erfolg hatte. In der realen Welt. Wo hat er gesucht? In der Digi-Welt oder was? Begann er hier und da auf Online-Portalen zu suchen oder auch über Magazine, leider immer ohne Erfolg. Nicht nur das, die meisten aller Online-Portalen nur Geldmacherei waren. Die wenigen, die es nicht waren, sind noch dazu nur auf Sex aus. Ja, und das weiß der reale Rainer ja sehr gut. Weil er, wie er selbst gesagt hat, auf einem dieser Flirtportale sehr viele tausende Euro, wie viel waren es? 10.000? Auf jeden Fall sehr viele tausend Euro ausgegeben hat, weil er mit einer dieser Chat-Moderatoren, die im Zweifel auch nicht mal eine Mulle sein müssen, so lange geschrieben hat, dass er für die einzelnen Nachrichten dann eben Geld bezahlen musste. Und das läppert sich dann und ja, nun. Ne? Was zwar schön und gut ist, ihm aber nicht gerade viel Hoffnung gibt, dass daraus mehr als ein One-Night-Stand werden kann. Etwas, was er überhaupt nicht abkonnte. Nicht mal mit anderen Männern mochte er das. Sicher, er hatte schon den einen N oder anderen, aber gerade deshalb wollte er das nicht zur Gewohnheit werden lassen. Das ist Rainers Devise, ich mag keine Schokolade. Außer heute, aber er sich esst die quasi nie. Vielleicht dreimal im Jahr, wenn es hochkommt. Am Tag, meine ich. Ja. Ich mag es eigentlich nicht mit Männern. Aber es soll halt nicht zur Gewohnheit werden, dass ich das so oft mache. Das wäre ja blöd. Selbst in der Sauna, in der er ab und an war, mochte er das nicht. Wobei es da normal war. Rainer, wenn man in normale Saunen geht, dann ist das da nicht normal. Ich weiß aber nicht, ob du weißt, dass es normale Saunen gibt, in die Menschen gehen, nicht um einander nackt zu sehen oder sich zu begatten, sondern um halt da zu sein und zu schwitzen. So. Ich denke nicht, dass dir das klar ist. Für dich ist das ein Katalog im besten Fall. Aber das und mehr erfahrt ihr in folgenden Kapiteln. Viel Spaß. Was ist das denn? Viel Spaß. Ist das eine PowerPoint-Präsentation oder was?